Damit dieser Bus auch weiterhin fahren kann, braucht er Geld. Falls ihr euch beteiligen wollt, erfahrt ihr am Ende der Sendung, wie das geht. Willkommen im Omnibus mit Andreas Kessler. Holger, ich freue mich. Du musst jetzt den Anfangsgag nochmal bringen. Nochmal den gleichen von eben. Ja, hat ja keiner gehört. Ja, hat keiner gehört. Genau. Omnibus. Willkommen im Omnibus mit Andreas Kessler. Wo der Spaß immer garantiert ist. Oho, eine goldene Moderationsbrücke. Thema heute, Garantie und Gewährleistung. Ihr seid so schlechte Schauspieler. Deine Mutter ist ein schlechter Schauspieler. So, womit auch der Produzent endlich mal wieder zu Wort gekommen wäre in der Sendung. Nee, aber trotz allem, Garantie ist ja immer so eine, so ein USP. Ich verstehe, weißt du was? Ich verstehe noch bis heute nicht den Unterschied zwischen Garantie und Gewährleistung. Ich sage immer, ist da Garantie drauf? Und meistens ist es das nicht, sondern Gewähr oder umgekehrt. Deswegen sprechen wir ja darüber, Holger. Klär mich auf. Genau. Also, ganz grundsätzlich, Gewährleistung, also das, was der Normalmensch unter Gewährleistung versteht, ist ein Gesetz. Ja. Das gibt der Gesetzgeber so vor, EU-weit übrigens. Okay. Und Garantie ist eine freiwillige Leistung desjenigen, der eine Sache verkauft. An dich, an den Endverbraucher. Aha, das heißt, diese Gewährleistung, das sind immer 2 Jahre, glaube ich, ne? Oder? Erstmal. 2 Jahre, genau, 24 Monate. Ne? Also da habe ich dann so ein Recht auf Nachbesserung und solche Sachen. Genau. Und wenn der Autohersteller dann aber sagt, 3 Jahre Garantie, dann bin ich damit besser dran als mit der gesetzlichen Gewährleistung? Grundsätzlich ja, weil die gesetzliche Gewährleistung ist ja trotzdem auf dem Auto drauf. Ja. Obwohl, also die Garantie des Herstellers oder des Verkäufers, der Verkäufer kann seinerseits ja auch noch eine Garantie aussprechen, ersetzt nicht die gesetzliche Gewährleistung. Okay, aber ja. Es nutzt ja auch nicht wirklich viel, also wenn der mir jetzt 2 Jahre Garantie gibt und ich sowieso 2 Jahre Gewährleistung habe, habe ich dann irgendwas gewonnen? Naja, es kann zusätzlich natürlich was sein, was der Gewährleistungsumfang nicht abdeckt. Ja, der kann dir ja garantieren, wenn, was weiß ich, dein Auto einen Schaden erleidet oder ausfällt, dir nicht zur Verfügung steht, dass es dir dann neu lackiert wird in einer anderen Farbe. Stimmt, der kann mir ja garantieren, was er will. Eigentlich. Genau, er kann, also die Garantie ist völlig frei gestaltbar, allerdings auch die Bedingungen sind auch frei gestaltbar. Das heißt, die 10 Jahre Garantie gegen Durchrostung hat noch nie jemand in Anspruch nehmen können, weil die Bedingungen so sind, dass wenn die Karre nach 6 Jahren durchgerostet ist. Interessantes Beispiel. Okay. Da gab's, das ist jetzt aber schon wirklich eine Weile her, da klagte einer gegen den Hersteller Mercedes-Benz auf Inanspruchnahme der Durchrostungsgarantie. Ja. Ja, also der hat ein neues Auto gekauft und zum Zeitpunkt des Neuerwerbs gab der Hersteller 10 Jahre auf Durchrostung. Ja. Das war, glaube ich, so 210er, also der rostete ja schon im Prospekt. Das ist der mit den 2 Scheinwerfern, ja, dieser Doppeläugige. Genau, und der rostete eben tatsächlich. Und also auch an tragenden Teilen. Und daraufhin wollte dann eben der Autoeigentümer diese Garantie in Anspruch nehmen, sprich Reparatur und Lackierung. Und dann sagte dann der Garantiegeber, tja, kommen Sie mal rein in unsere Garantiebedingungen. Da steht ja drin, zum einen, also wir gewähren eine Garantie von 10 Jahren auf die Durchrostung. Ja, ja. Allerdings betrifft das Durchrostung von innen nach außen. Wir müssen anders anfangen. Exkurs Durchrostung. Was ist Durchrostung? Ich dachte, Durchrostung ist, wenn von vorne bis hinten Rost ist. Naja, du hast ja ein Blech oder eine Metallstruktur und da, wenn sich darauf Korrosion bildet. Flugrost. Flugrost ist aber was anderes. Nicht? Flugrost ist eine Korrosion, die entsteht zum Beispiel durch Oberleitungsabrieb von Straßenbahnen, die auf dein Auto rauffällt und da eben so ein Rostkern bildet. Das ist Flugrost. Das ist Flugrost. Ja, ich kenne das nur von den Chromteilen an meinem Mofa. Ja, aber das ist kein Flugrost. Also das kann Flugrost sein, ist aber in der Regel ist es ganz normaler Rost. Okay. Die Schutzschicht auf dem Metall ist in deinem Fall Chrom und wenn die perforiert ist und eben Wasser und Sauerstoff, also ein Dielektrikum dazu dringt, dann fängt der Stahl an zu oxidieren. Okay, das ist dann aber nicht Flugrost. Ne? So, und das Gleiche, also Rost ist ja letzten Endes eine Oxidation, eine Verbrennung des Stahls. Stahl versucht ja immer in einen, weiß ich nicht, bin kein Chemiker, chemisch stabilen Zustand zu kommen. Ja. Also wieder so, wie es mal als Erz in der Erde war. Ja. Also Eisenoxid bildet sich immer in dem Moment, wo eben Sauerstoff auf die ungeschützte Oberfläche rauf gelangt und eben dieser Verbrennungs-Oxidationsprozess ja. einsetzt. Und wenn der wenn es so lange oxidiert, bis das Stahlblech einmal durch ist oder der Stahlträger ja, einmal durch ist, der wandelt sich eben um, also die genau. Molekularstruktur wandelt sich von Fe in Fe3 um, glaube ich, oder Fe3O. Bin, wie gesagt, kein Chemiker. Also Eisenoxid. Wir veröffentlichen dann deine Telefonnummer, dann können die Leute dich belehren. Ja, können sie mich belehren, genau. Chemie für Anfänger. Das ist natürlich eine ganz, also das ist wesentlich weniger dicht und trägt auch nicht und ja. bröselt eben auf die Erde. Jeder kennt Rost. Ja, aber ich dachte, das ist, also wenn, ich weiß tatsächlich, mein Passat, der berühmte Passat, mein erstes eigenes Auto, da war dann irgendwas an der Hinterachse, irgendeiner Aufhängung, war halt durchgerostet. Und ja. der Prüfer gesagt hat, ist durchgerostet, ja. da kriegen Sie keinen TÜV von mir. Ja. Naja, so. Weil es und, nicht mehr trägt. Ja, und durchgerostet ist doch durchgerostet. Wie, was ist denn von innen nach außen? Naja, was soll denn der Quatsch? Pass auf, wenn es jetzt von außen wäre, ja, also zum Beispiel durch Steinschlag, ja. ja, das Rad wirbelt ein Steinchen auf, schlägt es gegen eine lackierte Fläche, der Stein schlägt die Lackschicht durch, die Lackschicht ist ja quasi die Schutzschicht ja. auf dem Metall, dadurch hat eben Sauerstoff, Wasser, Streusalz meinetwegen noch Zugriff auf das nackte, ungeschützte Blech und die Korrosion nimmt ihren Lauf. Ja. Ja, dann, da sagt der Garantiegeber, das können wir vermeiden, indem sie regelmäßig alle halbe Jahre zu einer Kontrolle, ja. zu einem Vertragshändler gehen, der guckt nach, ob die Lackschicht noch unbeeinflusst ist. Wenn nicht, muss nachgearbeitet werden, auf ihre Kosten selbstverständlich. Die Kontrolle selbst kostet ja auch Geld, da muss ja jemand kontrollieren. Wenn das nachweislich immer stattgefunden hat und damit auch die Lackschicht unbeschädigt ist, also kein Zutritt ja. von aggressiven Medien zum nackten Blech kommt, dann kann die ja auch nicht durchrosten. Wobei mir die Lackschicht ist mir ja eigentlich egal. Was ist denn, wenn mein Längsträger durchgerostet ist? Eine warze Abholger. Ja, Entschuldigung. Ja, also das kann ja dann gar nicht passieren. Wenn der Lack unbeschädigt ist, kann das Metall nicht rosten. Von außen. Ja. Von innen allerdings. Innen gibt's, wenn man Glück hat, eine Hohlraumkonservierung. Ja. Ja, die ist ab Werk so angelegt, dass sie ihr so quasi ewig hält. Und deswegen kann man da auch, weil man ja innen sowieso nicht reingucken kann, bedenkenlos von 10 Jahre Durchrostungsgarantie sprechen. Da als man sieht dein Gesicht nicht, als du ewig hält gesagt hast, das war Ironie, oder? Ja, ja. Okay. Das natürlich hält es nicht ewig. Ja, ja, sonst hättest du mir für meinen Bus nicht diese teure Hohlraumkonservierung aufgebracht. Das hat ja mit dem, was ab Werk passiert, überhaupt nichts zu tun. Du hast eine Hohlraumkonservierung, ja, wo tatsächlich irgendwas drauf ist auf den Oberflächen, während die serienmäßig im Auto ist, die steht nur irgendwo drin, dass da eine Hohlraumkonservierung ist. Wenn man mit so einem Endoskop mal reinguckt, da ist also gerade mal so ganz dünn Lack aufgepustet, geschweige denn irgendeine Korrosionsschutzschicht. Ne? Also das ist wirklich nicht das Richtige. Der Witz bei dieser 10 Jahres diese Korrosionsschutzgarantie, die in diesem Beispiel jetzt mal genannt wurde, ist eben die, dass der Mann regelmäßig in die Werkstatt geht, um seine Kiste kontrollieren zu lassen gegen Geld. Das ist die eigentliche Ursache. Okay. Ja. So. Dann wäre ich aber echt auch drauf reingefallen. Und wenn jetzt irgendwann Korrosion auftritt und der sagt, wie in meinem Beispielfall, so und jetzt, lieber Garantiegeber, nehme ich deine Garantie in Anspruch, dann wird nichts unversucht gelassen, um dem zu sagen, ja, sie haben ja gegen die Garantiebestimmungen verstoßen. Irgendwas findet sich da immer. Ja. Nun hat der aber alles sorgfältig abgestempelt in seinem Scheckheft, als es noch Scheckhefte gab, und ist damit vor den Kali gezogen und hat eben gegen die Firma geklagt. Und in der Zeit stand das Auto, was dann schon repariert war, der dachte ja, ich habe ja eine Durchrostungsgarantie, ja, reparieren Sie mal alles, was da durchgerostet ja. ist, wurde auch repariert und dann hat der Hersteller, hat die Firma gesagt, dass hier 1000 Euro. Ja. Und dann sagt er, nee, das ist ja ein Garantiefall. Nee, das ist kein Garantiefall. War eben kein Garantiefall. Sagt, die eine Seite behauptete, es wäre kein Garantiefall, ja. weil die Details weiß ich aus dem Kopf nicht mehr. So, und daraufhin sagt er, dann klage ich dagegen. Gut, klagen Sie dagegen, solange bleibt das Auto Unternehmerpfandrecht aber bei mir stehen. Ja, und der Fall, soweit ich mich dran erinnere, also der stand da wirklich richtig lange, ganz lange. Es ist schon wieder durchgerostet, so lange stand er da. Ne? Naja, also der war schon ein bisschen bemoost dann. Ja. Und ich glaube, der ging da über mehrere Instanzen, der Fall. Und ganz am Ende hat er Recht gekriegt, letztinstanzlich. Und dann musste der Garantiegeber tatsächlich das Auto wieder herstellen. Abzüglich Wertverlust, Nutzungsausfall etc. Das war richtig teuer, aber das war ein Einzelfall. Ja. Ja, da hat eben einer die Muße gehabt und hat gesagt, so, das ziehe ich jetzt mal durch. In sehr, sehr vielen Fällen, die ich kenne, ging es eben nicht so weiter. Da wurde entweder rostete es weiter oder derjenige, der da den Rost weghaben wollte, musste es bezahlen. Trotz Durchrostungsgarantie. Also wenn mir einer ein Auto, ein neues Auto verkaufen wollte mit einer Durchrostungsgarantie, würde ich sagen, wissen Sie was, die streichen wir einfach raus, dafür lassen sie mir die Karre in tausender Bill. Ja. Ja, also so kann man es sagen. Also wie gesagt, ich will damit nur mal... Das Beispiel Garantie ist eben immer eine freiwillige Leistung des Verkäufers. Der muss dir keine Garantie geben, kann er aber. Tut er auch aus Marketinggründen in vielen Fällen. Gibt's denn Garantien, wo du nicht sagen würdest, streichen wir raus? Naja, also zum Beispiel die Garantien, die die koreanischen, japanischen Hersteller geben. Als damals Nissan und Toyota, also das war, damals gab es ja Nissan noch gar nicht, es war noch Datsun. Als die auf den Markt kamen, haben die sich ja mit ihren... Ich habe gerade Z280 hieß der, glaube ich. Ja. Ne? War das eine geile Karre. The J-Car, 240, 260. Sehr geile Karre. Ja. Mein Onkel hatte so einen damals. Sehr faszinierend. Ja, ja, schön. Heute begehrter Oldtimer. Ja, hatte leider keine Durchrüstungsgarantie, das Ding. Die mussten sich eben damals vom Wettbewerb dadurch absetzen, dass eben lange Garantien auf den Autos drauf waren. 3 Jahre. Oh, 3 Jahre. Die müssen ja gut sein, die Autos. Zu der Zeit hatten deutsche Autos nämlich 6 Monate. Sechs Monate Garantie. 6 Monate Garantie auf was? Na, auf eben die Funktion des Autos. Okay. Und 6 Monate ist ja ein Lacher. Ja, aber habe ich nicht sowieso dann 2 Jahre Gewährleistung auf die Funktion? Ja, damals aber doch noch nicht. Ah, okay, verstehe. Das gibt's ja erst seit, wann haben die es eingeführt? 2001 oder so? Okay. Also dieses Produkthaftungsgesetz, so heißt es, glaube ich. Muss mal gucken, BGB, weiß den Paragraphen jetzt nicht. Weißt du, das können die dir dann auch am Telefon sagen, wenn die dich belehren wegen der Chemie. Genau, die Chemiker wissen bestimmt auch, welcher Paragraph es ist. Genau. Na Gott sei Dank, oder? Ich bin ja froh, dass wir diese Hörer haben. Das ist super. Dann spart man sich eine Menge Recherchearbeit. Ne? Also wirklich. Schattenredaktion nenne ich das immer. Na gut, also die haben hier mit dieser Garantie wurde eben dann der, mittelprächtig informierte Autokäufer geködert. Ja. Die glauben selbst an ihre Fahrzeuge. Ja, sonst würden sie ja nicht so eine Garantie geben. Also den nehme ich. Vergaß dabei aber, dass die Garantien, dann sind wir wieder bei den Bedingungen, bei den Garantiebedingungen, nur dann tatsächlich auch gegeben wird, wenn der regelmäßig in der Vertragswerkstatt zum Service geht. Ja. Das ist ja der Knackpunkt. Ja, also ähnlich sieht es übrigens auch aus bei der Gewährleistung, bei der inzwischen ja eingeführten gesetzlichen Gewährleistung, da wird auch so argumentiert, obwohl es inzwischen auch viele Urteile gibt, die sagen, nö, die Gewährleistung muss der Hersteller auch dann geben, übrigens nicht der Hersteller, sondern der Verkäufer. Ja, also Gewährleistung ist immer zwischen dem Käufer und dem Verkäufer und die Garantie besteht zwischen dem Hersteller und dem Käufer. Gibt's nicht auch Händler, die eine Garantie geben, so Mobilitätsgarantien und so? Sowas gibt's auch. Da gibt's ja auch Garantieversicherungen. Das machen Händler sehr häufig, weil die wollen natürlich dieses Gewährleistungsrisiko, gerade im Gebrauchtwagenbereich, das ist ja ein Risiko. Ja. Auch so ein Händler steckt natürlich nicht drin, der kauft ein Auto auf. Das hatte ich mal. Also das ist auch echt aufwendig. Also ich habe bei einem Ford-Händler in Ingolstadt einen Fiat gekauft. Mhm. Da war ein halbes Jahr Garantie, drauf. Mhm. Damals wird wahrscheinlich, wann weißt du das ungefähr? 2008. Ja, das war dann Gewährleistung. Da war eigentlich 2 Jahre. Der kann im Vertrag diese 2-jährige Gewährleistungsfrist aber auf 1 Jahr verkürzen, das kann er tun. Das war ein Gebrauchter, ne? Ein Gebrauchter, bei einem Gebrauchten wohlgemerkt. Okay. Kann er nur bei einer gebrauchten Sache. Und dieses eine Jahr, was du damals hattest, zerfiel nochmal in 2 Teile, nämlich in einmal 6 Monate und nochmal 6 Monate. In den ersten 6 Monaten würde bei einem Gewährleistungsfall automatisch angenommen, dass das Problem schon zum Zeitpunkt des Kaufes vorlag. Genau. Ja, da könnte dann der Verkäufer, mit einem Gutachter nachweisen, dass das nicht der Fall ist, schafft er normalerweise nicht. Mhm. Und in den zweiten 6 Monaten, da müsstest du dann dem Verkäufer nachweisen, dass das Problem zum Zeitpunkt des Kaufes schon vorlag. Mit Hilfe eines Gutachters kannst du in der Regel auch nicht. Ja, Das war nämlich, ich hatte in Ingolstadt beim Ford-Händler den Fiat gekauft, den gebrauchten. Das war die Bacchetta, die ja das Problem hatte mit dem, Luftmassenmesser? Den hat er auch, aber der hatte normalerweise immer den Nockenwellenversteller. Nee, das Dieselteil ist ja, das ist kein Problem. Ich hatte ein richtiges Problem. Der hat Standgas nicht gehalten, Luftmengenmesser. Ja. Und bin dann mit dem in Frankfurt am Main in eine Fiat-Werkstatt gegangen. Mhm. Und hab gesagt, ja, hier, ne, mhm. aber ich habe da Garantie drauf von dem Ford-Händler in Ingolstadt. Eben nicht Garantie gewährt. Ja, so. Und allein die Abwicklung war eine totale Katastrophe. Naja, weil ich dann musste ich irgendwas zu dem Ford-Händler schicken. Der musste dann irgendwas zu mir schicken. Dann musste ich das dem Fiat-Händler. Genau. Und ich war so stinkig, dass ich zu dem Fiat-Händler gesagt habe, krieg ich ein Ersatzauto dann? Weil das hat mich so genervt, dass ich der arme Fiat-Händler hatte damit ja gar nichts zu tun. Ja. Ja, weil der musste ja nicht Gewährleistung geben, sondern dein Verkäufer Ford-Händler in Ingolstadt. Mhm. Und theoretisch hättest du immer mit dem Auto wieder zu dem zurückfahren müssen. Damit die Gewährleistung oder die Nachbesserung in deinem Gewährleistungsfall eben auch durchgeführt wird. Nicht? Man kann natürlich dann sagen, der besseren Abwickelbarkeit, ich fahre jetzt zu einem, der mir das hier macht und der trägt die Kosten, trägt der Verkäufer. Ja, genau. Den will er natürlich nicht, weil der immer automatisch sagt, wieso soll ich jetzt dem noch seinen ganzen Kram bezahlen, wo ich es doch viel billiger machen könnte. Ja. Ist eine Verhandlungssache. Verstehe. Nicht? Und deswegen, um diese Probleme so ein bisschen glatt zu kriegen, verkaufen die dir normalerweise noch oder sichern sich selbst intern mit einer Garantieversicherung ab. Ja. Bei einem Garantieversicherer. Und das ist die Praxis. Und wenn sie dir dann noch die Garantieversicherung zusätzlich verkaufen wollen, dann wollen sie die Prämie nicht bezahlen. Verstehe, ja, weil die müssen dir ja Gewährleistung geben. Müssen sie ja sowieso, sagt der Gesetzgeber. Und wenn sie dir dann noch eine Garantie aufschwatzen, weil eben du weißt den Unterschied zwischen Garantie und Gewährleistung nicht, ja. Dann sind sie klug. Trotzdem nochmal die Frage, gibt es irgendeine gute Garantie? Also bei welcher Garantie, die dir angeboten wird, würdest du sagen, nee, komm, ich will den Wagen nicht ein Tausender billiger haben, sondern ich nehme tatsächlich diese Garantie von dir. Oder ist das also echt immer abhängig von der einzelnen Bedingung? Im Autobereich wüsste ich eine richtig gute Garantie, also die richtig super funktioniert. Also ich habe es einfach praktisch noch nicht erlebt. Naja, denk doch mal, geh doch mal lieber in einen Bereich, den du besser kannst. Unterhaltungselektronik. Du gehst zum Mediamarkt. Mhm. Kaufst dir einen, weiß ich nicht, Blu-ray-Player oder irgendein tolles DAB-Radio oder irgendwas. Ja. Oder ein Smartphone. Smartphone ist ganz gut. Also den geilen Scheiß, den alle jetzt haben wollen. Mhm. Gehst nach Hause und sagst, oh, super. Und zwei Wochen später irgendwie flippt das Display aus oder reagiert nicht mehr irgendwas. Dann gehst du wieder hin zum Mediamarkt, zum Service-Desk und sagst hier. Sagen, die müssen wir einschicken. Genau. Darum kaufe ich da sowas nicht. Naja, pass auf. Und damit sind sie aber raus. Damit sind sie eigentlich raus. Weil die behaupten dir gegenüber, ja, das müssen wir dann mit dem Hersteller, der gibt ihnen ja die Garantie. Richtig, gibt der. Aber du hast es ja nicht beim Hersteller gekauft. Du hast es natürlich, der Verkäufer muss dir Gewährleistung geben. Aber was hieße das in dem Moment, wenn ich da am Service-Desk stehe? Naja, dann müssen sie dir was anbieten, nicht? Also du hast ein Nachbesserungsrecht, wenn dein Display nicht funktioniert. Ja. Dann müssen die dir eben das Display reparieren. Ja. Ja, so, und dann können die sagen, ja, das können wir aber gar nicht, kann nur der Hersteller. Mag ja sein. Ja. Dann sagst du, super, dann geben sie mir jetzt einfach so lange ein anderes. Ja. Also du hast ja bezahlt, du hast ja deine Obliegenheiten erfüllt, aus dem Kaufvertrag heraus. Ja, ja, ja. Und wenn die gekaufte Sache eben nicht den Beschreibungen des Verkäufers entspricht, hast du einen Anspruch gegen ihn. Nicht? Und das Einfachste wäre natürlich, er gibt dir ein anderes. Ja. Ja, also dann hast du darum kaufe ich gerne bei Läden, die das genauso machen, bei denen das normale Policy ist. Genau, und da ist dann eben die Frage der Servicequalität. Ja. Nicht? Also wie kundenorientiert ist denn nun der Laden? Natürlich wird der billige Jakob an der Ecke nicht ganz oben stehen im Service-Ranking. Nicht? Also man muss, wenn man es jetzt also zu billig macht, damit rechnen, dass es Schwierigkeiten gibt im Gewährleistungsfall. Den Anspruch hast du immer jedem Verkäufer gegenüber. Nur der muss dann eben unter Umständen auch durchgesetzt werden. Und mit welchem Aufwand du das treibst, der Verkäufer hat in diesen Situationen eher schlechtere Karten. Ja, das ist jetzt zum Jahresbeginn, ist es ja nochmal ein bisschen verschärft worden. Diese 6 Monate, von denen ich eben gesprochen habe, die sind auf 1 Jahr verlängert worden. Ja. Wow. Und das hat sich so... Je nachdem, wie alt das gebrauchte Teil ist, das davon, du kaufst... Ist davon unabhängig. Aber es ist halt für den Händler halt auch eine riesige Gefahr. Dann nicht, und deswegen kriegst du ja im professionellen Gebrauchtwagenhandel kriegst du ja faktisch keine Autos, die älter als 7 Jahre sind. Ach. Ja, also das ist schwierig. Und wenn es 8 Jahre alt ist, ist es zufälligerweise ein Privatverkauf vom Kumpel vom Autohändler. Genau, da kommst du dann in diese Kommissionsgeschäfte. Nicht? Also okay. So viel weißt du auch schon, Holger. Nee, das habe ich mir jetzt einfach nur irgendwie zusammengereimt, weil ich besonders dreckig gedacht habe. Muss man drüber, das ist ja so, also das ist irgendwie so versicherungsmathematisch sagen die Garantieversicherer, die dann das Gewährleistungsrisiko dem Händler ja abnehmen gegen Prämie, sagen, nee, also Autos, die mehr als 150.000 runter haben und älter als 7 Jahre sind, ich weiß nicht, ob die Zahlen jetzt genau stimmen, versichern wir nicht mehr. Ja. Ja, also vielleicht gibt's irgendwelche Autos, die da eine Ausnahme bilden. Oder die Hersteller übernehmen das dann, um ihren Gebrauchtwagen. Das sind die Autos, die ich bei mobile.de sehe, wo dann zwar ein Händler steht, aber da steht dann Privatverkauf im Kundenauftrag. Genau. Und damit ist der raus, nicht? Weil der eigentliche Verkäufer ist ja ein Privatverkäufer. Wobei auch der private Verkäufer muss auch Gewährleistung geben. Was? Muss er eigentlich auch. Oh. Er kann es aber ausschließen im Kaufvertrag. Okay. Als privater Verkäufer. Ja. Er kann sagen, nein, ich gebe keine Gewährleistung. Das Fahrzeug ist gekauft wie besichtigt und Probe gefahren unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung. Kann er tun. Aber wenn er dann gleichzeitig noch mit reinschreibt in seinen Vertrag, der Wagen ist unfallfrei und er hat einen Austauschmotor und die Bremsen sind gerade frisch gemacht worden und er hat einen neuen TÜV. Und du findest raus, da stimmt was von nicht. Irgendwas stimmt davon nicht, dann muss er dafür trotzdem gerade stehen. Okay. Weil das sind zugesicherte Eigenschaften. Ja. Die im Vertrag also nachweislich ja drinstehen und wenn dann einer sagt, wieso, da die Bremsanlage, die ist uralt, ja, die ist ja rostig, nachbessern. Dann muss er wieder, auch als Privater. Du musst natürlich, wenn du in so einem Kommissionsgeschäft bist, musst du erstmal an den privaten Verkäufer rankommen. Na gut, steht ja im Fahrzeugbrief. Nicht in jedem Fall. Nicht in jedem Fall. Es kann ja sein, dass du einen Fahrzeugbrief kriegst, einen ganz neuen, weil der alte Folge ist. Ach so, stimmt, da sind ja eh nur noch zwei Einträge, ne? Nicht? Genau. Drin, ja. Und dann, weiß ich, labert ja irgendeiner was von Datenschutz vor, nicht? Wenn du jetzt sagst, ich will aber gerne mit dem Privatverkäufer hier den Deal machen, sagst du, ja, na, also ich zahle dafür maximal 1,5. Ja, das ist unser Kunde, möchte das aber nicht. Ja, also wir wollen 1,8 haben. Und wenn du dann sagst, ja, dann fragen sie den doch mal, oder ich frag den, Also man kann auch davon stellt sich raus, ist der Azubi der Vorbesitzer. Naja, oder oder das ist tatsächlich ein Auto, was überhaupt keinen privaten Besitzer mehr hat. Nicht, wenn du das tatsächlich mal schaffst, an den Rand zu kommen, dann sagt er, wieso? Habe ich doch schon vor 5 Wochen verkauft die Kiste. Ja. Ich habe damit nichts mehr zu tun mit dem Auto. Nicht? Also in der Praxis, wenn du diese Kommissionsgeschäfte siehst bei mobile.de oder Autoscout, wenn du da den typischen Kiesplatz siehst vom Fähnchenhändler, da stehen im Hintergrund noch 5 andere Autos, auch alle mit einem Verkaufsschild drin, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass da einer so ein Kommissionsgeschäft in Anführungsstrichelchen zur Gewährleistungsvermeidung benutzt. Ist das gleichzeitig dann auch ein Zeichen dafür, dass die Karre vielleicht eine viel miesere Karre ist, als ich annehme? Nein. Oder das nicht? Nein. Nicht. Ich meine, du kriegst natürlich auf dem privaten Automarkt Autos, die alt sind, hohe Laufleistung runter haben, eben nicht mehr marktgängig für den professionellen Autohandel sind. Ja, dann musst du damit leben. Aber die willst du ja unter Umständen unbedingt haben, nicht? Also du willst ja, also so geht's mir ja, wenn ich jetzt irgendein 20 Jahre altes Auto haben will, damit wird sich kein professioneller Händler mehr beschäftigen, weil ihm das Gewährleistungsrisiko viel zu hoch ist. Auf der anderen Seite gibt's natürlich darauf spezialisierte Händler, die sagen, also ich verkaufe nur, weiß ich nicht, Mazda MX-5 mit Schlafaugen, darauf habe ich mich spezialisiert. Ja, die werden bei mir durchgecheckt, die werden grundrepariert. Okay, aber die sind bei dem dann auch ein Tick teurer und davon zahlt er dann die Prämie an die Versicherung. Unter Umständen auch deutlich teurer. Ja, ja, nicht? Aber eben normale Autofans, die so ein Auto haben wollen, sagen, okay, ich will die Kiste haben und bei dem bin ich sicher, die springt an, die fährt und die hält auch eine Weile und ich habe einen Ansprechpartner, der mir die Kiste auch pflegt und wartet. Das will natürlich bezahlt sein. Nicht? Also den Billion Jakob sucht man eben nur in den Kleinanzeigen ohne Gewährleistung. Punkt. Servicequalität Autohandel, ist das eine eigene Sendung oder also gibt's ein Problem? Also das ist wirklich eine eigene Sendung. Okay. Ich meine, nicht umsonst ist ja die von den Herstellern, da gibt's ja Händlerentwicklung. Also da gibt's ja so eine Abteilung. Teaser für eine eigene Sendung. Noch eine Frage, die du hattest es eben so eingeworfen, als es noch Scheckhefte gab. Es gibt keine Scheckhefte mehr? Nur noch online. Nicht? Also du hast heute nur noch Online-Scheckhefte. Also die sind eben in dem... Diese Service-Scheckhefte, ne? Also früher war es tatsächlich ein Heft zum Aufblättern. Ja, klar, genau. Ich dachte, das hätte ich Seiten dabei. Drauf und dann wurde dann die Stempel, die... In diesem Mäppchen. Bedienungsanleitung, Service-Scheckheft. Genau, dann hast du die 25.000 Kilometer-Inspektion wurde am 25.8. gemacht. Stempel, Unterschrift. Nicht? Das heißt, mein Händler weiß, also wo ich jetzt letztes Jahr den Ölwechsel habe machen lassen, der hat das im Computer stehen. Der, genau, der gibt die VIN ein, also die Fahrgestellnummer, ja. Und dann sagt, ah, okay, na, wann, ah, der war hier, das letzte Mal war er in, weiß ich nicht, Ingolstadt beim Vorteddler, hat genau. die 15.000 Kilometer Inspektion machen lassen, mit Öl wirklich steht hier alles drin. Okay. Ach, und da ist ja sogar ein stiller Rückruf, steht dann damit drin, da ist irgendwie der Ladeluftkühler ist irgendwie neu gelagert worden, ja, oder irgend sowas, ne? Also, so, und jetzt, das ist so ein Ding, es hat jetzt eigentlich mit Gewährleistung schon weniger zu tun. Na, eigentlich doch. Denn nehmen wir mal an, du kaufst jetzt ein Auto, was, na, nehmen wir mal an, ein Jahreswagen. Ja. Ja, kaufst einen Jahreswagen. So, dann bist du natürlich daran interessiert zu wissen, ist der denn auch schon im Service gewesen oder was ist in der Zwischenzeit mit dem Auto passiert? Weil ich möchte ja die Gewährleistung, weil wenn ich jetzt ein Problem damit habe, die läuft ja noch. Die 2-Jahres-Gewährleistung bei neuen Autos, die möchte ich ja auch in Anspruch nehmen. Zeigen Sie mal Checkheft, der gibt's ja nicht mehr, ist hier nur noch online. Ja, das müssen Sie dann bei einem Händler abfragen. Nicht? Und dann gehst du dahin, mit deinem, weiß ich nicht, Ford Transit, gehst du zum Ford-Händler und sagt der Datenschutz. Ja. Der Datenschutz ist natürlich völlig Quatsch, weil du hast ja ein berechtigtes Interesse, du hast unter Umständen sogar vom potenziellen Verkäufer eine Freigabe dafür. Ja. Nicht, aber das wird natürlich nur abgewimmelt. Nicht? Datenschutz ist ja, früher war es, waren es technische Gründe, dann kam Umweltschutz und heute ist es eben Datenschutz. Ne? Also das ist wirklich ärgerlich, dass das nicht viel deutlicher freigegeben ist, dass du mit Hilfe der VIN, wenn du die hast, also wenn eindeutig definiert ist, um welches Fahrzeug es sich handelt, dass du gucken kannst. Kannst du eine öffentliche Datenbank schreiben? Da muss ja, reicht ja, wenn da nicht dabei steht. Das gibt es in Deutschland eben nicht, nicht? Ja. In Amerika gibt's Carfax, da zahlst du irgendwie $15, dann kannst du dann im Jahr 3 Autos abfragen. Ja, super. Ja, wenn du jetzt guckst, suchst du irgendein Auto aus, ah, da steht ein Pickup, den will ich jetzt gerne haben, geben Sie mir nochmal die VIN, dann gibt der Verkäufer dir die VIN, ja. Und dann guckst du nach. Es geht ja jetzt gar nicht darum zu gucken, wer ist der Verkäufer, steht das Auto. Einfach nur, ist das einfach Ding nur, wirklich regelmäßig, hat der regelmäßig einen Ölwechsel? Ist das mal in einen Unfall verwickelt worden? Genau. Nicht? Und all die Sachen, die eben, das ist national unterschiedlich, da sind die Amis wieder anders als wir. All die ganzen Sachen, die mit diesem Auto in Zusammenhang stehen, damit hast du quasi den Lebenslauf des Autos und kannst für dich entscheiden, will ich den oder will ich den nicht haben. Die Versuche, in Deutschland wurden die schon mal gemacht. Aber das scheitert eben immer an echten oder nur vorgegebenen Datenschutzbedenken. So, und zum Ende der Sendung eine Frage des Produzenten. Der ist schon ganz unruhig, oder? Ja, der will schon. Die Frage hätte eigentlich in die vergangene Sendung gehört. Da ist sie mir nur leider nicht eingefallen. Deswegen stelle ich sie jetzt. Weil wirklich passiert, wie kann ich denn, wenn ich einen Gebrauchten kaufen will und der Händler sagt, hier im Auftrag des Kunden, wie kann ich rauskriegen, dass der mir kein geklautes Auto verkauft? Weil ich habe das schon erlebt, dass jemandem ein geklautes Auto von einem Händler verkauft wurde. Ich habe irgendwie das Gefühl, als hätten wir das in einer der ersten Sendungen schon mal gehabt, das Thema. Ja, mit den geklauten Autos. Da ist ja, da hat man eigentlich auch einen Gewährleistungsanspruch. Ne? An wen? Na, an den Verkäufer. Ach ja, der Verkäufer ist ja für die Gewährleistung, das stimmt. Ja, also das ist also nicht wie bei Falschgeld, da ist die Kohle dann einfach weg, sondern. Nee, also der Verkäufer, also in diesem Falle ist ja eine konkludent, wie der Jurist sagt, zugesicherte Eigenschaft, dass der Wagen nicht geklaut ist. Also wird zwar nicht extra reingeschrieben. Dieses Fahrzeug ist nicht gestohlen, sondern genau. Also davon geht man natürlich ja, aus. Ja, ja. Und wenn Papiere vorliegen und so weiter, kann man davon ausgehen. Und wenn sich dann herausstellt, der ist aber doch geklaut, ja dann musst du halt auch den Typen finden. Na, da muss man den Verkäufer eben an einen Haken kriegen und hoffen, dass er auch was kann. Also, dass er da auch wirklich Geld zurückzahlen kann. Ja, das falls du ihn überhaupt findest, weil wenn das dann über einen Kommissionshandel gelaufen ist, dann. Naja, gut, aber das ist ja dann schon wieder eine Straftat, das ist ja dann Hehlerei. Das ist ja dann Hehlerei. Damit ist der ja mit drin. Also. Gewährleistungsanspruch gegen den Hehler, herrlich. Ja, aber du. Holgi, da sind wir auf dünnem Eis. Also ich bin auch nicht nur kein Chemiker, sondern auch kein Jurist. Das macht nichts. Ich bin das ja auch nicht. Ach so. Ja, aber zusammengenommen sind wir schon ganz schön gut. Ne? So sieht's aus. Andreas Kessler, vielen Dank. Das war der Omnibus. Vielen Dank fürs Mitfahren. Wenn ihr wollt, dass der Bus auch weiterhin fährt, lasst uns gerne ein bisschen Geld da. Das geht auf verschiedenen Wegen, zum Beispiel per PayPal, Steady oder Patreon. Und wer uns dort abonniert, kann sogar bei gelegentlichen Sonderfahrten mit dabei sein. Die Kasse findet ihr auf omnibus.fm. Und wer uns da besonders viel Geld einwirft, wird im Abspann von einer angenehmen Frauenstimme erwähnt. Hier die Liste. Sebastian Busse. Ist eine kurze Liste.